1. Priester, Israeliten und Männer des Königshofs, Hort aufmerksam zu, denn dies Angelegenheit betrifftuke direkt, der zu einer Falle für Misper und einem ausgebreiteten Netz auf dem Tabe geworden side. 2. Hat zu dem ein T-Fallgrub in Sittim geschaffen, doch ich selbst word für sielse Root der Zuchtigung wer den. 3. ICH ken Ephraim genor, und Israel kann sich nicht vor mehr verbergen, denn Ephraim hat sich dem Gottsendienst hingegeben und Israel hat sich durch Unreinheit befleckt. Vor Iataten hinden sie darin, zu ihrem Gott zurückzu kehren, da ein Geist der Untrue in ihnen wohnt und ihnen die Erkenntnis Jahwehs fällt. 5. Doch Israel stolz word gegen sie selbst zu nisablegen, so dass Israel und Ephraim aufgrund ihrer should zu fall kommen werden, auch Judah word mit ihnen fallen. 6. Wenn sie sich dann mit ihren scharfen und rinden aufmaken, Jahwe zu suchen, werden sie ihn nicht finden, denn hat sich von ihnen zurück gezogen. 7. Sie wären Jahwe untrue, indem sie im unecht kinder zugten, daher word ein Neumundfest sie und ihr Felder verzehren. 8. Stost in die Posaun in Gibeah und in die Trompete in Ramah. Hebt Kriegsgeschrei in Betoren. Nimm dich in Akt, Benjamin. 9. Ephraim word am Tag der Zuchtigung zur Einode werden, ich verkündige Gewissheit über die Stamm Israels. 10. Die Fürsten Judah sind wiegen, die Grenstein verrucken. Daher word ich meinen Zoren über sie ausschütten y Wasser. 11. Ephraim unterdruck das Rechten Trittes mit Fassen, weil sich entschlossen hat, Nichtigen Gottsen zu folgen. 12. Die Schalb word ich für Ephraim y ein Motten für das Haus Judah y ein Nagenderwurm. 13. Als Ephraim sein Krankheit und Judah Iowan bemerkten, wante sich Ephraim an Sir und Sandboten zum König Jareb. Diese Jedok kann ihnen weder Jean sung noch Heilung für Iowan verschaffen. 14. Den ich selbst word y ein Logegen Ephraim und y ein Junger Logegen das Haus Judah vorgehen, ich word zerreißen und wegtragen, und niemand word retten konnen. 15. Danach word ich mehes uruxihen und an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihr should erkennen und mein Angesicht suchen, in ihrer not werden sie mich sensuchtig suchen.